Die wilde Freiheit. Ein Hörspiel von Kai-Uwe Kohlschmidt. Also hört mal, die Sache war die. Wir hatten unsere strammen Hintern da draußen. Richtig harter, langer Ritt. Irgendwo da unten bei Guadalupe. Eine Rotte dreckiger Apachen hatte ein paar friedliebende Heumacher überfallen. Ein paar Schnitter, die die Postlinie bedienten. Auf. Eigentlich hatten mir die Schweinepriester längst in ihrem Reservat in der Mescalero Ranch eingehegt. Aber diese undankbaren Mäusefresser gingen immer wieder stiften und stehlen. Liegt im Blut bei denen, glaube ich. Genau. Was hat denn der Fährtenleser vermeldet? Ach, unser Fährtenleser war ein Delaware. Der gab am vierten Tag Meldung. Die Spur führte direkt zum Canyon del Maranos. Und Lieutenant Baylor roch den Braten. Oh. Typische Apachenfalle, oder was? Ja, wir machten uns dran, den Berg von hinten aufzurollen. Und wie ich mir gerade ein Stück Käse in die Backen stopfe, scheppert es und mir fliegt der Hut von der Birne. Holy shit, ihr habt Gewehre. Ich pirsch mich also dieses Felsband lang. Dann roch ich ihn schon. Du konntest ihn riechen? Wenn ich's dir sage. Ich erwischte meinen Freund am Bauch und seine Gedärme schnellten vor wie so ein beschissener Pudding. Und was soll ich euch sagen? Das war der erste Indianer, den ich in die Happy Hunting Grounds geschickt habe. Und zum Teufel damit! Well, well, well, ladies and gentle ladies. Das war Captain James B. Gillett, heute City Marshal in El Paso. Doch wir haben noch einen weiteren Haudegen der Good Old Times im Rauen Westen. A very warm welcome für Hermann Montezuma, der letzte kämpfende Comanche. Hey, yo! Yeehaw! So, ihr Bleichgesichter, wisst ja, dass ich meinen Frieden mit euch gemacht habe. Aber ihr sollt auch wissen, zu welchem Preis, ihr Blue-Eyed Devils. Hey, hey, hey, hey, hey! Ladies, ladies, shut up, shut up! Good guy, bad guy, come on! Ja, es gab eine Zeit der großen und wilden Freiheit für mein Volk. Dann tauchten die Palefaces auf. Wir stahlen ihre Pferde und steckten ihre verfluchten Hütten in Brand. Der große Geist war stark und mächtig. Ja! Es kam immer mehr von diesen seelenlosen und teigigen Mehlfressen. Ruhe damit! Das ist Hermann Montezuma, der letzte kämpfende Comanche. Lasst ihn seine Story bringen! All right! Yes, us! Worauf ich heute hinaus will, ist die Geschichte, wo das Unheil seinen Anfang nahm. Mein verehrter Vorredner hat ja schon erwähnt, dass wir nicht die besten Gewehre hatten. Kommt zur Sache. Aber wir kannten die Plains, die Wasserlöcher. Einfach unser Land. Das war also unser Vorteil bei der Sache. Dann kam die Zeit, als die verfluchten Büffeljäger in unsere Jagdgründe einbrachen und tausende Büffel abschossen. Einfach so. Und ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, dass dies eine gottverdammte Sünde war. Ein großer Frevel an der Schöpfung. Bald würde mein Volk verhungern. Und wir begannen, uns die Burschen vorzunehmen. Oben am South Canadian. Später, unten am Senseiba, überraschten wir drei Büffeljäger in ihrem Camp. Zwei schlugen sich in die Büsche. Doch der eine war nicht schnell genug. Wir skalpierten ihn, trieben ihm einen angespitzten Stock in seinen Bauch und stopften ihm den eigenen Skalp in sein aufgeschnittenes Maul. Ja, Ruhe, damit genau das haben wir gemacht mit diesem frevelhaften Bisonkiller. Und glaubt mir, das Letzte, was er zuckend mit ansehen musste, war, wie sich meine Brüder um seinen 74er Sharps Langschäfter prügeln. Jeder wollte diese Wunderwaffe haben, oder? Und kleiner Fuchs bekam sie schließlich. Doch es lag ein Fluch auf dieser Waffe der Frevler. Kleiner Fuchs erwischte es bei Kickapoo Springs. Jeder Krieger, der sie danach benutzte, fiel im Kampf damit. Unser Medizinmann wies uns an, das Gewehr zu begraben, und zwar dort, wo es niemand mehr finden konnte. Und das taten wir dann. Und das war's dann auch schon. So, Fuchs! Und jetzt noch ein Leckerbissen! Der nächste feine Herr tritt unter dem Namen Red Pack Hunter auf. Red Pack Hunter! Ist ihm wohl seine eigene Story zu heikel? Bullshit! Hier ist gar nichts heikel! Das, was wir gemacht haben, das musste gemacht werden! Und ohne Leute wie uns... Hör mal, Hermann, der tote Büffeljäger da in deiner Story, das könnte mein kleiner Bruder Dylan gewesen sein. Meinst du? Wie sah er denn aus? War ein Bleichgesicht eben. Rotes schottisches Haupthaar, so wie ich? Ja, schon möglich. Für jeden Apachen-Skype 20 Dollar! Manche Schwächlinge sagten, wir wären Auftragskiller. Und ich sage euch, genau das waren wir. Wenn ich Dylans Gewehr finden könnte, wäre mir das was wert. So? Na dann such doch. Wenn du mich hinführst, würde ich 10 Dollar zahlen. 10 Dollar? Wo ist die Zirkusshow nächste Woche? In Amarillo. Ich höre immer die Ranger, die Ranger, die großen Helden. Ich sag euch was, die mussten sich an ihre scheiß Gesetze halten. Doch wir waren nur dem Naturgesetz verpflichtet. Und dort, in Gottes schöner Natur, da stirbt immer der... Der Schwächere! Amarillo, sagst du? Liegt ja fast auf dem Weg. Aber 10 Dollar für einen Umweg? Ich zahle dir 10 am Tag. Überleg's dir, Häuptling. Ruhig, Igasho. Ruhig. Still. Was schnupperst du? Wölfe? Pferde? Nein. Du vermisst sie. Du vermisst sie. Ich weiß, du bist einsam. Aber du hast mich und ich dich, Igasho, alter Wanderer. Wie lang schon sind wir fort von unseren Leuten? Der 8. Mond schon. Der 8. Du hast Durst, was? Weißt du, wir gehen runter zum Creek. Na komm! Ho! Komm! Sch! Sch, Igasho! Bleib hier. Ich schau mir das an. Im Canyon. Eine Gruppe Liebhaber-Apachen. Sie haben einen weißen Jungen. Sie binden ihn auf ein Stockgestell. Auch mich haben meine Leute gefangen vor ein paar Jahren. Ja. Am Lianos meine erste Nacht. Wie lang das her ist. Ich erinnere mich. Yeeha! Pinheiro! Pinheiro, komm her! Zeig unserem kleinen Bleichgesicht, wo es lang geht. Auf den Stock? Ah, stell erst die Gabeln! Schräger! So, jetzt binden wir auf den Stock. Er muss sich reinigen. Der weiße Schmutz wohnt noch in seinem Geist. Zieh fester, Pinheiro. So, jetzt hoch mit ihm. Aber keine Wiste, ist nicht... Du fragst und fragst und fragst. Ciao. Handle. Schweig, dreckiges Bleichgesicht. Schweig, sonst wirst du sterben. Yeeha! Schlag dir den Schmutz aus dem Geist! So ist es gut! Sterben wirst du, weißer Wurm! Nein, nicht sterben, nicht sterben! Spinnenkoi, Sinkoi, Moisbi, Sinkoi, Moisbi, Spinnenkoi! Schweig endlich! Enda! Enda? Das wird sein Name sein, wenn er morgen noch lebt! Enda! So war das damals, Igasho. Nicht gerade schön, aber so war das. Ruhig. Wir gehen zur Höhle zurück. Es sind Liebhaber. Sie haben einen weißen Jungen. Das klingt nicht gut. Der Junge hat's nicht geschafft. Doch, wie du weißt, mein Lieber, ich damals schon. Ja. Wie Wie lange ist die Sache mit den Büffeljägern jetzt her? Vielleicht 30 Jahre. 30 Jahre? Vielleicht 50. Ah, ist es noch genauer für mich. Weißt du nicht, wann du deinen Bruder verloren hast? Als ich zu den Rangern ging, habe ich ihn aus den Augen verloren. Ein paar Jahre später galt er als vermisst. Er war mit Büffeljägern unterwegs. Comanche zählen nur die Monde. Macht wie viel? Viele Monde ist das her. Jeha! Oh je. Aber sag mal, du führst mich schon den dritten Tag durchs Feld. Und jetzt sind wir im Mason County gelandet. Kann das sein, dass wir hier Kreise machen? Ich muss halt was verdienen. Du musst was? Ich kenne die Gegend hier ganz gut. Liegt auf dem Weg zum Gewehr. Warst du mit den Comanchen hier auf Raubzug? Genau, hier eben nicht. Schon mal was von Mäusebach gehört. Mäuse was? John O. Mäusebach war ein Deutscher. Ja, alles Deutsche hier. German Belt. Was war mit dem? Der Mäusebach war der Häuptling von den Deutschen hier. Jedenfalls hat er hier im Mason County den Friedensvertrag mit den Comanche geschlossen. Ja und? Der Vertrag hält bis heute. Kein Trouble. Die Germans und die Comanche. Was willst du mir damit sagen? Dass es auch anders hätte laufen können. Was du nicht sagst. Der Mensch ist des Menschen Wolf. Der Mensch ist des Menschen Mensch. Kein Wolf würde so grausam sein wie die Pale Faces, die Rangers, die Skalpjäger. Die Sache ist gelaufen. Die Geschichte ist zu Ende. Die Geschichte kennt kein Ende. Warum halten wir hier? Hey, was tust du da? Hier muss es doch sein. An der Biegung vom kleinen Krieg. Was suchst du denn zum Teufel? Liegt hier das Gewehr? Hier ist es. Hä? Ein alter Grabstein. Ernst Johann Moritz Lehmann. Gestorben 1862. Wer um Himmels Willen war das denn? Mein Vater. Dein Vater? Jeha! Mein Kleiner, weine nicht. Du bist doch zu Hause. Ende, weine nicht. Erschreck dich nicht. Er spielt noch. Und du musst wachsen. Stärker werden. Apache sind große Krieger. Und Pinheiro ist kaum älter als du. Lass deinen Willen erwachsen. Und kämpfe. Aber die sind viel mehr. Ich bin allein. Der große Geist hat entschieden. Kämpfe und alles ändert sich. Ja. Jeha! Jeha! da ist er. Komm her. Komm schon. Pinheiro, leg es ihm hin. Beides zusammen? Mach schon. Pinheiro legte zwei Stück Fleisch auf den Boden. Das eine war geröstet. Das andere ein blutiges Herz. Iss eines von beiden. Iss. Hab keine Angst, Hände. Denk an den großen Geist. Irgendetwas schien hier auf dem Spiel zu stehen. Ich entschied mich für das rohe Herz. Oh. Es schmeckte grauenvoll, aber ich behielt es drin. Gut, mein Kleiner. Gut. So ist es richtig. Pinheiro wird nun ein Pferd für dich aussuchen. Das kleine Schwarze? Das ist viel zu brav. Enda soll reiten lernen, nicht spazieren. Nimm einen gecheckten Muli vom Mexikanerfang. Ho! Gehen wir. Es ist ein guter Tag. Das hast du sehr gut gemacht. Was? Hättest du das geröstete Fleisch genommen, sie hätten dich getötet. Warum? Du sollst Karnowiste zeigen, dass er sich nicht geirrt hat. Hört er denn nie? Der große Geist hat dich zu uns geführt. Karnowiste braucht ein Zeichen. Was ist der große Geist? Du wirst ihm begegnen. Nach und nach verbesserte sich das Leben für mich. Ich lernte reiten, Fallen stellen, fischen und fertigte meinen ersten Bogen. Mein altes Zuhause in Mason County vergaß ich immer mehr. Eines Tages ritten Canoviste, Pinheiro und ich zu einem anderen Apache-Lager. Als wir ankamen, war niemand da. Kommt mal her, ihr beiden! Kommt her! Wo sind sie alle? Schau hin! Die Knochen sagen... Still, Pinheiro! Ender soll es deuten. Das sind die Knochen eines Kojoten. Nicht zu übersehen. Das ist eine Botschaft. Mussten sie fliehen? Pinheiro? Viele sind sehr krank geworden. Und weiter? Sie sind nach Süden gegangen. Ungefähr. Halt! Ender, schau dir die Spuren an. Wie alt sind sie? Ein paar Tage vielleicht. Pinheiro? Viel Wind strich durch die Plains. Diese Spuren sind 2 Wochen alt. Ho! Was für eine Krankheit kann das gewesen sein? Pickle Faces, die Krankheit der Weißen. Schreckliche Blasen am ganzen Körper. Was werden unsere Brüder getan haben? Der Medizinmann hat gewiss den großen Geist befragt. Ho! Wir reiten zurück. Vielleicht ein Jahr später war es dann soweit. Ich durfte mit ihnen gehen, auf meinen ersten Raubzug ins Mason County. Steig ab, Ender. Birsch dich zu den Hütten der Weißen. Pinheiro, geh mit ihm. Pinheiro. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. So? Das ist die Wiese, wo mich Canoviste geholt hat. Hier habe ich mit meinem Bruder Willi gespielt. Was du nicht sagst. Ja, und da. Das Haus, das ist. Bist du dir sicher? Ich meine, bei der Dunkelheit. Ja. Das ist unser. Das Tor steht offen. Seltsam. Es wirkt irgendwie verlassen. Dort habe ich gewohnt. Willst du nachsehen? Und guten Abend sagen? Ich weiß nicht. Was meinst du? Das kann ich dir nicht sagen. Ich ging ein paar Schritte auf unser altes Haus zu. Etwas stimmte hier nicht. Unser Hund schlug nicht an. Überhaupt kein Geräusch und Licht. Das Tor war offen. Es lief mir kalt über den Rücken. Dann ging ich zurück und sah Canoviste. In der Hand einen Revolver. Es ist verlassen. Das ist es. Aber warum? Sie sind tot. Alle tot? Willst du nachsehen? Nein. Was ist passiert? Soll ich dir das erzählen? Nein. Es waren nur Bleichgesichter. Das stört es mich. Pale Faces. Pale Faces. Es gab eine Menge Entführungen damals. Haben sich wohl nicht alle Comanchen an den Vertrag mit Mäusebach gehalten, was? Im Mason County schon. Bullshit. Hier am Colorado gab es mal Trouble mit denen und ich ging auf eine Strafexpedition gegen die mit Mackenzie. Schon mal was vom General gehört? Jeder Comanche kennt Mackenzie, den Indianer schlechter. Soll sich totgesoffen haben. Völlig umnachtet. Abgenibbelt auf Staten Island, New York. Ist mir recht. Die Entlassung hat ihm wohl zu schaffen gemacht. Im Palo Duro hat er mal über 1000 Pferde von uns getötet, damit wir zu Fuß ins Reservat gehen. Dann gab's wohl nichts mehr zu tun für ihn. Kann man so sehen. In welchem Reservat warst du denn? Oben, in Fort Sill. Ich lebte bei Quanah Parker, war wie ein Vater für mich. Dann kam Mackenzie. Der General? Er holte mich da raus. Sie sagten einfach, ich gehöre da nicht rein und meine weiße Familie wartet schon seit 11 Jahren. Wieso wolltest du da nicht raus? Ich war Comanche. Was wollte ich bei den Bleichgesichtern? Nach Hause kommen. Ganz einfach. Zu deinem richtigen Vater. Der starb, als ich 5 war. Als ich nach Hause kam, erkannte mich niemand. Ich dachte ohnehin, dass alle tot waren, erledigt nach einem Raubzug der Apachen. Meine Mutter war einfach nur eine weiße Squaw für mich. Deine eigene Mutter? War eine verdammt schwere Zeit für mich. Mein Bruder Willi hat mir zurückgeholfen. Hab meistens draußen vor dem Haus geschlafen. Das Schlimmste waren die Gottesdienste. Ich denke mal, hier könnten wir heute lagern. Wie weit ist es noch? Morgen sollten wir da sein. Hm. Einen Haufen weiße Kinder haben die Rothäute geklaut und aus ihnen Indianer gemacht. Warum wohl? Ja, schätze, um ihre Reihen zu schließen. Sie konnten nicht so schnell für Nachwuchs sorgen, wie wir ihnen zugesetzt haben. Wir hatten auch ein paar Mexikaner bei den Comanche. Mexikanerkinder? Claro. Ich weiß noch, wie wir hinter ein paar Apachen her sind. Irgendwo hinter Fort Concho. Sie preschen auseinander, um uns in die Irre zu führen. Claro. Dann war ich hinter 2 her. Die saßen auf einem Pferd. Den Klepper vom anderen hatten wir wohl erwischt. Dann... Habt ihr das Pferd getroffen? Genau. Brach zusammen. Der eine Apache schlug sich in die Büsche, der andere wurde... Vom Pferd begraben. Genau. Der lag unterm Pferd. Und wie mein Kamerad gerade abdrücken will, sehe ich, dass die Rothaut... blaue Augen hatte. Genau. Und was soll ich sagen? Das war ein Weißer. Oder früher mal. Ein weißer Apache. Genau. Ich dachte, den schauen wir uns später an. Ist ja vom Pferd eingeklemmt. Erstmal holen wir uns den Skalp von dem Fußgänger. Nusticeno war sein Name. Was? Wir also in die Büsche, um uns dem anderen zu widmen. Erwischen ihn auch, den kleinen Stinker. Dann zurück zum Pferd. Doch der weiße Apache war stiften gegangen. Genau das. Sag mal, kennst du die Story? Claro. Kennst du? Ja! Du warst doch Comanche. Ja, war ich. Still. Hast du das gehört? Verdammt. Mein Pferd. Der klaut mein Pferd. Bleib stehen oder ich knall dich über den Haufen. Bleib stehen! Du verfluchter Bastard! Ja! Wir haben ihn abgeschüttelt. Schöner Fang. Mein erstes Pferd gewesen. Yeha! Ender, komm hier lang. Ich weiß ein Versteck. Ein Versteck. Weißt du, Igasho? Da flohen wir genau in den Canyon, der jetzt schon so lang unser Zuhause ist. Nur die Apache kennen ihn. Pinero hat ihn mir gezeigt. Schwer, den Zustieg zu finden, aber das weißt du ja. Du brauchst ein bisschen Bewegung, was? Morgen gehen wir auf Jagd, mein Guter. Ab da begann mein neues Leben. Ich ging auf unzählige Raubzüge, meistens in kleineren Gruppen. Runter, weit nach Mexiko hinein, über den Rio Grande. Wir stahlen, töteten die Palefaces, wo immer wir sie trafen, skalpierten sie und wenn wir die Zeit hatten, hingen wir sie in die Bäume für die Geier. Die Ranger waren uns auf den Fersen. Wir stahlen in der Nacht ihre Pferde und machten sie zu Fußgängern. Und das in der Chihuahua-Wüste. Hiha! Und es gab große Feste. Ein Gemisch wurde angerührt, das von einem kleinen Kaktus stammte. Und der Powwow ging viele Tage. Ich traf den großen Geist. Husch! Wir schwebten. Was hast du mit Ende und dem Mädchen aus Mexiko getan? Ich habe sie in ein Tipi gesperrt. Sie sollen die Stimme der Liebe hören. Aber er ist doch noch zu jung dafür. Du alter Esel. Ach was, du bist zu alt zum Kinderkriegen. Was? Du? Wir verlieren immer mehr Krieger. Enda ist bald groß genug, eine eigene Gruppe zu führen. Mein kleiner Enda wird ein Mann. Ein Chief. Ein Apache-Chief. Ja, das wird er. Ich hatte meine eigene kleine Räuberbande. Da war ich gerade 14 Jahre alt. Doch die Jagdgründe der Apache schrumpften wie eine Kojotenhaut in der Sonne. Dann kam der Tag, als Cano Viste beschloss, mich und Pinheiro auf die Suche nach einem neuen Land für die Apache zu schicken. Und wir mussten durch eine riesige weiße Wüste gehen, wo wir fast bald drauf gingen. Dann fanden wir ein herrliches Tal. Hier ist niemand. Einfach niemand. Das ganze Tal gehört uns. Was meinst du? Es ist so schön hier. Hast du in der Lichtung die vielen Wildspuren gesehen? Und schau dir die Wiesen an. Beste Weide, wohin das Auge sieht. Meinst du, dass die Weißen hier nicht herkommen? Denk an die Wüste. Da kommen sie nicht durch. Deshalb hat uns Cano Viste hierher geschickt. Und wir haben das neue Land gefunden. Yeeha! Bist du eigentlich auch? Ich meine... Was? Ich meine... Na, Pinheiro. Ist das eigentlich ein Apache-Name? Schau mal, all die Bienen. Komm, wir suchen das Nest. Hier ist wirklich niemand weit und breit. Sonst hätten sie ihr Nest viel weiter oben gebaut. Ich hol uns was. Yeeha! Schöne blaue Steine. Oh, ich nehme was für Ethem. Ah, und hier. Gelbe. Nehme ich auch was mit. Für Cano Viste. Die sind aber schwer. Nimm. So guter Honig. Oh. Ja. Nachdem wir das riesige Tal erkundet hatten, machten wir uns auf den Weg zurück zu unserem Stamm. Ein großes Powwow wurde gefeiert. Bald würden wir in unser neues und sicheres Land ziehen. Cano Viste, ich hab dir was mitgebracht. Zeig her. Nein, die sind für Ete. Diese Steine hier. Sie glänzen in der Sonne so schön. Wo hast du die her? Aus unserem Tal. Aus der Bienenhöhle. Aus dem Tal. Wir werden nicht in das Tal hinter der Wüste gehen können. Enda und Pinheiro haben die Steine der Weißen gefunden. Sie nennen es Gold. Und sie folgen dem Pfad des Goldes, weil sie immer dem Pfad des Goldes folgen. Wäre mir früher nicht passiert. Ja, du bist eben alt geworden. Hätten wir mal doch ein Packpferd mitgenommen. Jetzt reiten wir wie Papi und Mami auf einem Pferd. Halt dich schön fest, Mami. Was ist denn jetzt los? Siehst du da die große Eiche dort? Da liegt das Gewehr. Soll das ein Witz sein? Wie hast du die dir denn eingeprägt? Die liegt genau auf der Linie von dem Felsen dort und dem da drüben. Das ist jetzt das dritte Loch. Damich, du musst dich irren. Tja, eins habe ich tatsächlich vergessen, auf welcher Seite der Eiche wir es vergraben haben. Wie es aussieht, bringt dir das Gewehr jetzt schon Pech. Erst dein Pferd, dann die vielen Löcher hier. Wieso greifst du nicht auch mal zur Schaufel, Häuptling, faules Schwein? Comanche essen kein Schweinefleisch, Mehlgesicht. Wir haben nur eine Schaufel und wie es aussieht, auch nur einen Mann, der dieses Gewehr will. Ich leg $5 drauf, wenn du meine Runde einspringst. Geld interessiert mich nicht. Damischer! Oh, Mann! Scheißbiest! Was denn passiert? Ich glaube, ein Skorpion hat mich erwischt. Aber hier, hier ist das Gewehr. Jiha! Das ist ein schönes Gewehr. Und es trägt die Initialen D und G. Dylan Gillett. Dann stimmt die Geschichte also. Macht ganz den Eindruck. Ihr habt meinen kleinen Bruder bei lebendigem Leib skalpiert. Ihn aufgespießt, seinen Mund aufgeschnitten und seinen Skalp da reingestopft und ihn dann jämmerlich verbluten lassen? Habe ich doch schon mal erzählt. Du räudiger Köder, bist auch noch stolz drauf. Kann man so sagen. Ich schieß dir deine eigene Scheiße um die Ohren und kehr den Rest in eins dieser Löcher. Na komm schon, Weißwurst. Bringst du es heute noch? Ich habe mich immer gefragt, ob es falsch war, euch nicht den Gnadenstoß verpasst zu haben. Anstattdessen haben sie euch durchgefüttert in den Reservaten. Na? Wenn du noch lange rumsüllst, wird die Schlange unser letztes Pferd angreifen. Eins nach dem anderen, Häuptling. Erstmal bist du an der Reihe. Du dummer alter Furz. Unser Stamm saß in den Wichita Mountains. Der Winter brachte die große Kälte des Nordens über die Plains. In diesem Winter wurden viele von uns sehr krank. Und auch ich glaubte schon bald, in die Happy Hunting Grounds zu gehen. Ete rieb meine Haut mit rohem Büffelfleisch ein, doch der Schatten des Todes wich nicht von meiner Seite. Mein kleiner Ende, du musst wieder auf die Beine kommen. Carnaviste braucht dich bei der Jagd. Wie lang schon sind sie fort? So lang. Schon fast einen Mond lang. Pinheiro, hast du etwas gefangen? Nein, nur das hier. Ein mageres Eichhörnchen und 8 Mäuse. Ete, alle hungern. Es gab zu wenig Büffel in diesem Sommer. Canoviste. Wo wart ihr so lange? Wir waren weit oben. In den Jagdgründen der Cheyenne. Und wir waren im Westen. Wir haben keine Büffel gefunden. Nur Berge. Berge? Berge aus Knochen von Büffeln. Die weißen Teufel haben sie abgeschlachtet. Einfach so. Im ganzen Land. Pale Faces. Was wird geschehen? Die Chiefs der Apache haben gesprochen. Wir legen das Kriegsbeil nieder. Unser Geist wird schwächer. Unsere Kraft ist erschöpft. Wir gehen nach Fort Sill. Man wird uns alle töten. Nein. Wir gehen ins Reservat. Ich sag dir jetzt zum dritten Mal, dass ich dir nur einen Schrecken einjagen wollte und mit Absicht daneben gezielt habe. Und ich sage dir zum vierten Mal, dass du damit die Klapperschlange nervös gemacht hast und wir jetzt Fußgänger in der Wüste sind. Hätten wir zwei zusätzliche Packpferde dabei gehabt, wie das Erfahrene. Du wolltest schnell sein. Ja, du hast mir nicht gesagt, wie weit dieser Umweg sein wird. Und ich sage dir, dass dieses Gewehr dem Besitzer Unglück bringt. Warte. Was ist? Damich. Das ist doch dieser Redback Hunter, der verfluchte Skalpjäger. Hallo! Hey, hey, hey! Hilfe! Was haben wir denn hier für eine Fuhre? Sucht ihr die Jungfrau Maria in dieser gottlosen Pampa? Könnte man meinen. Es ist nur, dass... Ein paar Chicos haben unsere Pferde gestohlen. Und mein Freund hier hatte einen kleinen Fight mit einem Skorpion. Oh. Skorpion. Was du nicht sagst. Auf dem Weg nach Amarillo? Zur nächsten Zirkusshow? Denk mal schon. Hast du etwas Wasser und was zu beißen über? Schätze, wir könnten was nötig haben. Och, bin ich der heilige Franziskus? Sind wir nicht irgendwie Kollegen? Zumindest im Zirkus? Mal. Sehe ich aus wie ein Kollege? Von der räudigen Rothaut und einem alten feigen Ranger? Prima Typ, dein Kollege. Wo hat er denn den schönen Schmiss unterm Auge her? Schon mal Trouble mit dem Gesetz bekommen? Ich denke, er hat sich zu nah an eine rote Lady gewagt. Zwei alte Wichtel, die auf dem Zahnfleisch krauchen und eine große Klappe führen. Na, ich muss dann mal. Schönen Tag, Gentlemen. Hier geblieben, Freundchen. Denke auch. Unser kleines Gespräch ist noch nicht zu Ende. Na schön, Oldtimer. Wir sind ja alle nicht mehr die Jüngsten. Bevor es peinlich wird, was habt ihr zwei Strolche mir zu bieten? Wir haben hier einen sehr robusten Langschäfter. 74er Schabsmodel. Schau dir den mal an. Mhm. Ist ja richtig antik, der Prügel. Ja, ihr seid mir zwei komische Vögel. Aber wie mir scheint, habt ihr wohl heute euren Glückstag. Glückstag finde ich gut. Finde ich auch. Ja. Na, das kann ich entbehren. Hasta luego, cuidate, gringos locos. Was für ein Arschloch. Also, wenn du mich fragst, hat das Gewehr gerade seinen neuen rechtmäßigen Besitzer gefunden. Ja! Ja! Jimmy Oldboy, komm, ich stütz dich. Danke. Ich werde dir ein paar Kräuter suchen. Wir möbeln dich schon wieder auf. Indianermumpitz. Halt dein Mundwerk im Zaum, spar deine Kräfte. Wenn wir es bis zum Palo Duro Canyon schaffen, vielleicht weidet dort jemand sein Vieh. Schon klar, Häuptling. Was willst du für ein Häuptling sein? Hä? Fünf lahme Pferde hat ihr den Lippen gestohlen. Ihr Schwächlinge. Wie redet meine Squad zu mir? Ich habe nur quietschendes Geheul einer Kojotin. Und zu Jagd geht ihr auch nicht mehr, ihr faulen Scheißer. Fress den faden Brei der weißen Teufel. Pinheiro, du Schlappschwanz, ihr seid keine Krieger mehr. Ihr seid Schakale. Stopf deiner Squad endlich das Maul! Sie hat genug! Ja, gib endlich Ruhe, du alte Hexe! Ruhe? Für den Arsch! Pinheiro, du falsche Ratte, hast das letzte Fleisch gestohlen im Stor und wir fressen weiße Grütze. So? Und warum habe ich dich nachts aus Chivatas Tipi schleichen sehen? Was hast du denn da gemacht? Hast du sauber gemacht für Chivatas oder du was? Du warst bei Chivatas, du widerliche, grindige Hexe! Das wirst du bereuen, du faulige Schlange! Das Leben im Reservat hatte aus uns nutzlose Tiere gemacht, die über sich selbst herfielen. Der fuselige Whisky der Weißen brachte alle außer Rand und Band. In jener Nacht geschahen furchtbare Dinge. Cano Vista schnitt Ete die Nase ab, entbrauchte Apache bei Untreue. Mitten in das Chaos sah ich eine Gruppe Lipan-Apache sich heranschleichen. Sie kam, um sich zu rächen für die gestohlenen Pferde. Es war ein schauderhaftes Gemetzel unter Brüdern. Pinheiro starb zuerst. Dann erhob ein Lipan sein Beil, um mich zu töten. Da sprang Kanoviste hinzu und killte ihn mit einer Lanze. Dann kam ein Lipan und da schoss Kanoviste. Ich war rasend vor Wut und griff ihn an. Er lachte nur und rief, dein letzter Tag ist gekommen. Doch ich traf ihn mit einem Pfeil in der Brust. Daraufhin zogen sich die anderen Lipan Apache heulend zurück. Was hast du nur getan? Er ist tot. Der Feigling hat dich einmal gekämpft. Das ist ein Medizinmann der Lipan. Die halten sich für unverletzlich. Sie werden dich dein ganzes Leben lang suchen. Wenn sie dich finden, werden sie dich töten. Aber ich musste doch was tun. Du bist ein guter Krieger, Ender. Doch musst du nun fliehen. Nimm Ikasho. Ja. Komm niemals zurück und gib auf dich Acht. Mutter, danke. Der große Geist wird dich führen, mein Kleiner. Ich ritt viele Tage und Nächte, wusste ich doch, dass sie mich hartnäckig verfolgen würden. So kam es, dass wir beide diesen Canyon fanden. Weißt du noch, Higashu, mein Guter? Komm, trink doch was. Was hast du nur? Dein Fuß. Er will nicht heilen. Ich habe noch ein Piotl und werde den großen Geist befragen. Komm, mein Guter, wir müssen Holz sammeln für eine Schwitzhütte. Was wird denn das, wenn es fertig wird? Eine Krabbelbude für Kojoten? Ich baue dir eine Schwitzhütte. Das Gift des Skorpions würde ich sonst erledigen. Heiliger Pindam, es sind nur noch 40 Meilen bis Amarillo. Die du nicht mehr bringst, Old Boy Jimmy. Der Palo Duro ist kein schlechter Ort zur Heilung. So. Hast du den großen Zapfen, den Felsen dort im Westen gesehen? Kann sein. Ihr Bleichgesichter nennt ihn Lighthouse, als wenn ein Leuchtturm was in der Wüste zu suchen hätte. Doch für uns Comanche ist er unser heiligster Ort. Na dann, bringen wir es hinter uns. Ayu, ayu, ayu, ayu, ayu, ayu, ayu. Ikasho bleibt ganz ruhig. Ich komme bald wieder raus. Dann werden wir wissen, was der große Geist uns sagt. Der große Geist hat zu mir gesprochen. Hörst du die Kojoten? Das sind keine Kojoten. Das sind fremde Krieger. Das sind Comanche. Wach auf, Jimmy the Gun. Was war das für ein Lied? Ein Wiegenlied, ein sorbisches. Serbisches? Sorbisch, mein Gottes. Meine Mutter war Sorbin. Sorbin? Ich denke, deine Leute waren Deutsche. Das ist eine andere lange Geschichte. Ist sie das? Was hat sie nach Amerika geführt? Na, schätze mal, der Hunger. Du bist eine schräge Mischung, Häuptling Sauerkraut. Jetzt hast du auch noch Sorben mit dem Blut. Es gibt nur Menschen auf der Erde. Die Numu, wie die Comanche sagen. Vergiss es. Siehst du ja, dass die Comanchen auf derselben Stufe der Zivilisation stehen wie die... Shh. Dummkopf. Hörst du das? Rotäute? Comanche. Bleib hübsch hier drin liegen. Und wenn du es nicht vermasselst, wird sogar alles gut. Ich geh mal auf Tuchfühlung. Igasho, sei ganz ruhig, mein Lieber. Noch hat uns niemand bemerkt. Wir gehen langsam und gelassen in die Mitte des Comanche-Lagers. Als wäre es ganz normal so. Sonst greifen sie uns sofort an. Hey! Hey, ihr! Nimm die Waffen runter! Fassen dich an! Wer bist du? Ich bin Ender. Ein Apache. Ich habe den Tod meines Wohltäters Kanoviste gerecht, den ein Medizinmann der Lipan Apache erschossen hat. Ich bin geflohen und habe 10 Monate alleine mit meinem Pferd in einem kleinen Canyon gelebt. Ich kann nicht zurückkehren. Sie würden mich töten. Tapfere Ender. Sie haben dich geraubt. Woher weißt du das? Sie gaben dir Name Enda, was so viel heißt wie weißer Junge. Auch meine geliebte Mutter Sintje führte der Weg eines Raubes von den Weißen zu den Numu. Ich weiß also, was dir geschehen ist. Wo kommen deine weißen Leute her? Aus dem Mason County, Loyal Valley. Mäusebachland. Da konnten wir uns nie begegnen. Warum gehst du nicht zu deinen weißen Leuten zurück? Ich hasse die Palefaces. Die Schweinefresser. Sie haben uns alles genommen. Niemals. Lieber sterbe ich. Und nun? Ich möchte mich den Comanche anschließen. Warum? Der große Geist verriet es mir. Auch die Comanche leiden unter der nicht endenden Gier der Weißen. Auch wir haben viele tapfere Krieger verloren. Wie war dein weißer Name? Hermann. Hermann Lehmann. Gut. Du sollst zu unserem Volk gehören. Dein Name sei Hermann Montezuma. Ja. Hey ho, Quanah Parker. Hermann Montezuma, mein Sohn. Wie lang schon haben wir uns nicht mehr gesehen? Hast du unseren Ruf erhört? Eine missliche Lage hat mich zum Palo Duro geführt. Doch wie ich hoffe, kann Quanah Parker mir wieder einmal helfen. Ein Freund liegt unten am Red River, krank, in meiner Sweat Lodge. Und wir haben unsere Pferde verloren. Sorge dich nicht. An Pferden mangelt es Quanah Parker auch heute nicht. Ich danke, Quanah Parker. Lebst du noch oben bei Fort Sill? So ist es. Bin da inzwischen der größte Rinderzüchter in der Gegend. Wundert mich nicht. Wie geht es deiner Frau? Welche? Ich habe 7 Frauen. Oh, und alle wohnen im Starhaus. Warum sollte eine Familie nicht zusammen wohnen? Ich habe zwei Ehen hinter mir. Ich werde wieder zurück nach Mason County gehen, zu meinem Bruder Willi. Einmal kehren wir alle wieder zurück. Und der Palo Duro Canyon ist ein Ort der Kraft für uns. Der große Geist hat mich wohl deshalb hergeführt. Ich sprach kürzlich im Kongress in Washington und traf Pesco, Chef der Mescalero Apache. Unser Gespräch streifte auch deine Geschichte bei seinen Leuten. Und was soll ich dir sagen? Deine Apache Mutter lebt noch. Ete lebt? Wo? In der Mescalero Range. Ho. Das kannst du völlig vergessen, dass wir jetzt noch in die Mescalero Range reiten. Die Show in Amarillo ist schon morgen. Das Pferd unter deinem Arsch gehört mir. Und wenn dir das nicht gefällt, kannst du ja wieder zu Fuß gehen. Was glaubst du, was deine alten Freunde im Apachenreservat sagen werden, wenn wir da so reinspazieren? Nehmt Platz, Männer, wollt ihr einen Whisky? Wenn es eng wird, verrate ich denen, dass du mal ein Ranger warst. Na, dann sammel schon mal Holz für eine Schwitzhütte. Jiha! Jeder wollte also dieses Wundergewehr haben, ja? Es lag ein Fluch auf dieser Waffe der Frevler. Unser Medizinmann wies uns an, das Gewehr zu begraben, und zwar dort, wo es niemand finden konnte. Und das taten wir dann. Und das war's dann auch schon. Das war Hermann Montezuma, der letzte kämpfende Comanche. Unser nächster Star ist leider nicht angekommen. Red Pack Hunter. Red Pack Hunter, ja! Yeah. Hat den zufällig jemand hier in Amarillo zu Gesicht bekommen? Hä? Was? Nein. So ein alter, ehrenwerter Herr mit einer fetten Narbe im Gesicht. Kann doch nicht wahr sein. Keine Idee, Leute. Na, dann weiß ich auch nicht weiter. Verschwendet uns, Werk. Danke. Unsere wilde Freiheit war lange schon Vergangenheit. Ich habe meinen kleinen Ende nie wieder gesehen. Das Leben im Reservat war ohne Hoffnung. Und niemand scherte sich darum, dass unser Volk starb. Niemand. Hier in der Wüste, die mein kleiner Ende einst durchquerte, um neues Land zu finden, sollte später ein neues Grauen seinen Anfang haben. Wir alle waren längst schon tot. Da zündeten die Palefaces in unserem Land das Letzte, was uns geblieben war, ihre erste schwarze Bombe. Und so ging deren Geschichte weiter. Hi-ha! Die wilde Freiheit. Ein Hörspiel von Kai-Uwe Kohlschmidt. Mit Hermann Bayer, Lauritz Schürmann, Axel Werner, Natascha Bondar, Dennis Katzmann, David Ali Raschett, Lars Rudolf, Viktor Schulmann und Kai Börner. Musik Kai-Uwe Kohlschmidt. Ton Martin Selig und Martin Scholz. Regieassistenz Musa Kohlschmidt. Regie Kai-Uwe Kohlschmidt. Dramaturgie und Redaktion Regine Ahren. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2020.